Inmitten unserer dunklen Stadt hat Fritz einen Schlüssel für jedes Dach. Dass er diesen hat, wird nicht hinterfragt, denn unser Fritz, der versteht sein Fach. Wenn er das Gesocks von den Dächern wirft, dann jubeln alle Leute. Und in diesem Asylantenpool gibt's immer fette Beute. Fritz, Fritz, der Dächermann. Wieder so ein Einzelfall. 10 Meter stiegen über ein Mädchen her. Das war zum Tatzeitpunkt 14 Jahre. Aus Nordafrika kamen die Täter her. Weggeschnappt wurden die Täter von unseren Jungs. Fritz lässt uns auf die Dächer froh und munter. Vom Dach aus dem 20. Stock fallen die Täter an. Wirft er den Dreck, ruck, zuck.